Komm einfach mit und genieß den Moment. Komm einfach mit und vergiss die Konkurrenz. Komm einfach mit und vergiss all das Misstrauen. Vergiss all die Scheiße, du musst einfach nur auf dich bauen. Komm einfach mit und genieß den Moment. Komm einfach mit und vergiss die Konkurrenz. Komm einfach mit und vergiss all das Misstrauen. Vergiss all die Scheiße, du musst einfach nur auf dich bauen. Schließe deine Augen, vergiss alles, entfliehe nur für diesen einen Moment und vergiss alle Termine. Vergiss die stupide Routine, vergiss alles. Vergiss Bares, denn wer wenig will, der kriegt alles. Vergiss das täglich auf die Zähne beißen. Mach dich locker, komm, lass deine Seele kreisen. Lass sie frei, lass sie schweben wie Möwen, Mann. Lehn dich zurück, schalt ab wie Peter nach Löwenzahn. Vergiss dein Stressprogramm, vergiss den S-Bahn-Plan. Vergiss dein Semester mit all den Testverfahren. Vergiss alles, dein dröhnenden Kopf, dein pöbelnden Chef und auch deinen dösigen Job. Vergiss alle Zweifel, vergiss was sie fragen. Vergiss was sie wollen und was sie alle erwarten. Vergiss was sie sagen. Einfach mal fallen lassen, die Blätter im Wind, komm mit, einfach mal fallen lassen. Komm einfach mit und genieß den Moment. Komm einfach mit und vergiss die Konkurrenz. Komm einfach mit und vergiss all das Misstrauen. Vergiss all die Scheiße, du musst einfach nur auf dich bauen. Komm einfach mit und genieß den Moment. Komm einfach mit und vergiss die Konkurrenz. Komm einfach mit und vergiss all das Misstrauen. Vergiss all die Scheiße, du musst einfach nur auf dich bauen. Es liegt nur an dir, komm entflieh. Gönn dir ne Auszeit und tank Energie. Lass dich gehen und vergess den ganzen Alltagsstress. Dieser Track holt dich da raus, komm mit Mann und halt dich fest. Mach dir bewusst, dass die Freiheit nicht käuflich ist. Räum dein Kopf auf, damit dann Platz für Neues ist. Egal was gestern war, morgen oder heute ist. Scheißegal, genieß die Reise und du bereust es nicht. Hol tief Luft und genieß die Atmosphäre. Fühl den Beat, füll deine innere Leere. Atme ein, komm, gönn dir ne Auszeit. Komm, atme aus, es ist Zeit für nen Ausgleich. Scheißegal, auch wenn gerade alles Mist ist. Vergiss die Pflicht und dass morgen wieder Schicht ist. Denk an nichts, nein, nichts ist grad wichtig. Lass nichts an dich ran, schalte ab, so ist es richtig. Komm einfach mit und genieß den Moment. Komm einfach mit und vergiss die Konkurrenz. Komm einfach mit und vergiss all das Misstrauen. Vergiss all die Scheiße, du musst einfach nur auf dich bauen. Komm einfach mit und genieß den Moment. Komm einfach mit und vergiss die Konkurrenz. Komm einfach mit und vergiss all das Misstrauen. Vergiss all die Scheiße, du musst einfach nur auf dich bauen.